Gott sei Dank wieder mal auf der Straße angeschrien worden, weil wir falsch drüber gegangen sind. War geil. In Korea. Oh ja. Die schreien gern. Und gut. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dimas Dämon und Dr. Nimons und Genrefilm Podcast. Eures Vertrauens, wo sich Gaius und Guamol gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist der Philipp. Guten Tag. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich aber nicht. Nee. Denn oftmals haben wir ja japanische Filme im Programm und da spreche ich schon die Sachen falsch aus. Aber wo ich Brief und Siegel geben kann, dass ich alles falsch aussprechen werde heute Abend, ist das koreanische Kino, denn wir starten in unserem Themenmonat und das ist kein Themenmonat, den ich mir ausgedacht habe, den gibt es so in der Film-Review-Podcast-Szene eigentlich jährlich. Das ist der Seoul-Tember, also wie die Hauptstadt von Korea, von Südkorea, um genau zu sein. Pyongyang-Tember. Geht einfach nicht so gut von den Lippen. Das stimmt. Da ist einfach, ist das Wortspiel nicht so toll. Pyongyang-Tober klingt eigentlich gut. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir nur ein paar Slots im Oktober frei. Hm. Vielleicht haben wir auch schon Ende September was in die Richtung. Aber naja. Okay, wir reden über koreanische Monsterfilme diesen Monat. Und ich glaube, es gibt kaum einen besseren koreanischen Monsterfilm, mit dem man starten könnte, als mit Yongari von 1967. Der internationale Titel des Films ist Yongari Monster from the Deep, was sich ein bisschen mehr nach Wasser anhört, aber eigentlich kommt es aus dem Stein, aber Deep passt trotzdem. In Deutschland hat er auch einen wunderbaren Titel oder sogar mehrere wunderbare Titel. Frankenstein oder Godzilla? Godzilla tatsächlich. Okay. Also normalerweise ist es Frankenstein oder King Kong, aber wenn es tatsächlich mal kein Godzilla-Film ist, dann darf der Name Godzilla im Titel vorkommen. Der verbreitetste Titel ist Godzillas Todespranke. Es gibt auch den Titel Godzilla Monster des Schreckens. Ich sag mal so, die meisten alten DVD-Pressungen, die haben noch Godzillas Todespranke auf dem Cover. Ich habe eine DVD, da steht Yongari, das Monster aus der Tiefe von Marketingfilm. Wobei Marketingfilm ist auch immer so ein bisschen nur so die beste Qualität. Aber ich glaube, das macht bei dem Film keinen großen Unterschied und ich glaube, dazu kommen wir dann später noch. Vielleicht nachdem, Philipp, du die Handlung zusammengefasst hast. Sehr gerne. Der junge südkoreanische Pilot / Astronaut Cho würde gerade gerne seine Flitterwochen bestreiten, doch ausgerechnet sein Schwiegerpapa reißt ihn heraus und schickt ihn auf eine Mission in höhere Sphären. Von seiner Kapsel aus beobachtet er Nukulartests im Mittleren Osten, kann das aber erst nach einer Funkunterbrechung an seine Vorgesetzten weitergeben. Von diesen Explosionen aus beginnen plötzlich mysteriöse seismische Aktivitäten, die sich, noch mysteriöser, schnurstracks Richtung Seoul bewegen. Während sich die Regierung anfangs aus Furcht vor einer Massenpanik in den Mantel des Schweigens hüllt, fällt dieser doch recht schnell, als es Anzeichen dafür gibt, dass die Beben durch eine gigantische, echsenartige Kreatur ausgelöst werden. Es wird das Kriegsrecht ausgerufen und Seoul soll evakuiert werden. Wie sich zeigt, mit Recht. Die Yongari-getaufte, zweibeinige, übellaunige Monsterechse mit Feuerarten und Nashornhorn hinterlässt eine Spur der Zerstörung durch die koreanische Halbinsel. Das Militär ist machtlos. Mitten im Chaos ist auch Chos Schwager in Spee, Illu, ein aufstrebender Forscher. Mit Hilfe von Hinweisen des gewieften Jungen Icho macht er sich einen Reim aus der Bestie. Diese frisst Öl, Benzin und ähnliches, mag Hitze, findet Kälte doof und reagiert allergisch gegen bestimmte chemische Substanzen. Seine Warnungen, dass Raketen nichts bringen, sondern Yongari nur stärker machen, ignoriert das Militär. Dann muss er es eben selbst richten. Off to the lab. Gemeinsam mit Love Interest Suna entwickelt er eine Methode, um die Bestie zu stoppen. Der erste Anlauf eines chemischen Angriffs ist vielversprechend. Der zweite endet tödlich für Yongari. Doch der Jubel ist verhalten. Vor allem Icho hat Mitleid mit der Buddelechse, die nur friedlich schlafen wollte, doch von Nukular-Tests geweckt wurde. Zu guter Letzt werden Ilvo und Co. als Helden gefeiert. Und als Suna seinen Antrag annimmt, ist das Happy End perfekt. Tja, wenn da Yongari ein Wort mitzusprechen hätte. Mhm. Weil der hat ja mal gar kein Happy End bekommen. Nee, der ist tot. Und wie tot? Das ist ein Ex-Kaiju. Vor der Aufnahme haben wir bereits über die verwirrenden Verwandtschaftsverhältnisse, die in diesem Film auftauchen, gesprochen, die noch verwirrender sind durch geänderte Namen in der westlich adaptierten oder gedubbten Version des Films. Wir werden bei den Namen bei der westlichen Variante bleiben, glaube ich. Mhm. Wie gesagt, dazu später noch mehr. Aber machen wir jetzt erst mal die Charaktere durch und klären mal, wer mit wem verwandt ist und wieso. Also wir haben da unseren anfänglich geglaubten Hauptcharakter. Das ist der Pilot / Astronaut Cho. Ja, gespielt von Lee Sun-ja. Der ist dann aber irgendwie gar nicht mehr so wichtig später. Also. Ja, genau. Du meinst eigentlich bei so einem Film, so, oh, der ist Astronaut und Pilot und sowas und der fliegt dann vielleicht und, weißt du, macht was Wichtiges. Und dann zeigt seine Flitterwochen mit seiner Frau, ja, die dann überhaupt nicht mehr auftaucht. Hockt denn der zum Schluss noch mit dem Hubschrauber? Ich weiß nicht. Oh, ja, aber wen interessiert's? Ich sag mal so, die zumindest keine tragenden Dialoge mehr von sich gibt. So, wahrscheinlich besser ausgedrückt. Mhm. Wichtig dabei ist jetzt, dass Cho eine jüngere Schwester hat. Genau. Cho hat eine jüngere Schwester. Das ist die Jo-Sohn. Die Sohn, die gespielt wird von Nam Yong-im. Wie schon gesagt, Entschuldigung für die ganzen Namen, die vermutlich etwas falsch ausgesprochen sind. Oh, definitiv. Ich muss mich gleich mal outen. Ich bin ein bisschen Fan von koreanischer Kultur und so weiter. Zum einen das Essen und zum anderen auch die Webtoons. Aber ich schaue nie irgendwas an. Deswegen habe ich da jetzt weniger Berührungspunkte wie zum Beispiel mit Animes oder so, wo ich dann wenigstens Namen aussprechen kann. Es ist auch furchtbar. Also ich war mal 3 Wochen in Korea. Ich kann sonst zumindest immer zumindest ein Bier bestellen oder sonstiges, aber mit der Sprache, also kein Auftrag. Und du hast ja gesagt, so die Übersetzung von den klassischen koreanischen Zeichner zu unserem normalen Alphabet, dass das auch in den letzten Jahren mal geändert wurde oder sich... Naja, oder gut, in den letzten Jahren, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt hier einen Streifen von 1967, also ja, mit der Transkription und so weiter, das... wenn man da jetzt die Lautschrift übersetzt und so weiter, das ist ja auch beim Chinesischen gab es und so weiter, gab es ja ewige Fortschritte. Also, ja, also schwierig mit dem Namen. Aber was sich zumindest nicht geändert hat, ist, dass jeder zweite Kim oder Park heißt. Am besten beides. Ja. Okay, wir haben Astronaut und Schwesterchen vom Astronaut. Mhm. Und der Astronaut hat auch noch ein Brüderchen. Mhm. Und das ist der Kenny des Films, so ein kleiner Rotzbengel, der aber, ich möchte sagen, jetzt nicht wirklich so, zumindest nicht so nervig ist. Also das nervige Kenny-Potenzial wurde nicht ausgeschöpft. Er hat zwar so die Kenny-Elemente, so er weiß alles besser und solche Sachen, aber irgendwie wirkt das in den Film recht organisch hineingewoben. Also es ist nicht die komplett von den Haaren herbeigezogene, oh, das Kind weiß alles besser und alle hören auf das Kind, sondern es ist halt so ein Rotzlöffel, der so ein bisschen rumspielt und dabei halt auf die eine oder andere interessante Sache stößt. Mhm. Der Kleine heißt Icho? Icho, ja. Icho heißt er zumindest in eben der westlichen Version des Films. Im Original hatte der einen anderen Namen. Habe ich mir aber jetzt nicht aufgeschrieben. Der wird gespielt von Lee Kwang-ho. Und damit wären dieses Geschwistertrio mal abgeschlossen. Dazu gesellt sich jedoch noch der in der Plotzusammenfassung erwähnte Schwager des Astronauten oder Schwager in Spee des Astronauten, der Freund von Sohn. Und das ist der Erfinder Ilo, der gespielt wird von O Jung Il. Boah, es ist die Hölle. O Jung Il. Als Ko Il Wo und im Englischen hieß er Illo. Haben sie das Il Wo zu Illo zusammengefasst. So, jetzt sind wir aber soweit. Und Illo ist so der klassische Kaiju-Filmerfinder, also ähnlich wie Figuren aus King Kong gegen Godzilla oder aus Invasion of Astro Monster. So, der hat irgendwelche Gadgets erfindet, die eigentlich keiner wirklich braucht. Mhm. Seine Taschenlampe, die irgendwelche Strahlen schießt, wodurch man Juckreiz bekommt und wahrscheinlich Juckreiz auch Krebs. Aber vermutlich. Das hat damals noch keinen interessiert. Das ist noch nicht erforscht, aber man kann es ja mal so auf die größeren Geschwister und so halten, die Lampe. Fett. Macht Spaß, damit kann man auch einen Kaiju zum Tanzen bringen. Ah. Ja, genau. Und das sind so unsere Hauptfiguren. Und der Astronaut, der wird irgendwann mal unwichtig. Und dann wird hauptsächlich der Erfinder wichtig, beziehungsweise das Gespann zwischen Icho, dem Kenny, und Illo, den Erfinder. Ja, und dann ist die Schwester Tsunade ist dann halt auch dabei. Die ist halt der Kid, die das alles zusammenhält. Wunderbar. So als Love Interest auch noch. Ja. Und als Schwester. Aber jetzt auch, wenn wir schon mal bei dem sind, der Charakter von Il Wo, der wird am Anfang halt so eingeführt als der Klischee-Wissenschaftler. Nerd. Und mehr wird damit. Nerd. Und mehr wird damit eigentlich auch nicht gemacht. Also der Charakter wird nicht ausgebaut oder sonstiges. Man sieht, okay, das ist ein Wissenschaftler, der macht Wissenschaftler-Sachen. Er macht auch mal dumme Sachen und rennt zu Yongari rein, weil den will ich jetzt sehen, Alter. Auch wenn ich sterbe, ist mir doch wurscht. Und das kleine Kind, das nehme ich mit, das passt schon. aber sonst macht der eigentlich, also er ist schon die treibende Kraft, aber es wird nicht viel mit ihm gemacht, sagen wir es mal so. Also alles zweidimensionale Charaktere. Vollkommen. Bei manchen würde ich die zweite Dimension sogar abstreiten, aber vielleicht sollten wir zu unserer Titelfigur gehen, zu Yongari, den Monster aus der Tiefe. Das ist halt einfach ein bisschen so Godzilla mit einer schmaleren Figur. Der hat schon länger keinen Ball mehr gefuttert oder so. und noch. Da gibt es unter der Erde auch wenige. Stimmt. Mit Maulwürfen, da kommt man nicht so weit. Und also ein bisschen schmalere Figur so. Der Schwanz ist aber genauso fett. Das passt wunderbar. Und er hat noch ein Horn auf der Nase. Er ist in schönes Grün gehüllt. Mhm. Und er hat da so die Hauer, so große Hauer im Unterkiefer und so schöne Leuchteaugen. Ne? Und generell finde ich, dass er ziemlich nach Gamera-Monster aussieht. Mhm. Ja, definitiv vor allem von den Augen so auch, ja. Was nicht von ungefähr kommt. Ach, wirklich? Ja, Yongari wurde in Korea designt. Und wo wurde denn gebastelt? Das Kostüm wurde in Japan gebaut. Und für die Spezialeffekte wurde Masao Yagi als Special Effects Director engagiert. Und der hat halt unter anderem beim Original Godzilla von 1954 mitgewirkt. Und danach hat er so ein eigenes kleines Unternehmen gegründet, eben halt für die Filmindustrie, für den Modellbau. Und da ist er hauptsächlich von Daiei engagiert worden, um bei so ziemlich allen Gamera-Filmen der Showa-Ära mitzuarbeiten. Und auch in der Yokai-Monster-Trilogie hatte er ja auch seine Finger im Spiel. Ich weiß nicht, inwiefern da überall er direkt bei den Monstern mitgebastelt hat oder eben, ob es nur so die Modelle der Stadt oder so waren. Er war auf jeden Fall Special Effects technisch überall mit involviert und man hat dann eben wirklich ein paar Leute gehabt, die an den Gamera-Filmen mitgearbeitet haben. Und wenn man jetzt halt Yongari und dessen Eigenschaften weiter betrachtet, der Film, der ist im gleichen Jahr rausgekommen wie Gamera vs. Gaios. Und wenn du so an Yongaris Energiestrahl, den er aus seinen Horn abfeuert, denkst, das ist ja genau der gleiche Strahl wie Gaios. Wie Gaios hat, ja, sogar die gleiche Farbe, der gleiche Effekt, dass er Sachen auseinander kann. Ist kann. So eine Klanggabel. Stimmgabel, alles. Ich glaube nicht. Aber wenn du es so weiter anschaust, so das Horn wirkt ein bisschen wie bei Barugan, dem Gamera-Monster, die Augen wie bei Gamera, er hat diese Haue wie Gamera, ansonsten eben halt mehr so ein Godzilla-ähnliche Figur. Jetzt überrascht es mich noch viel weniger, dass er dann auch Feuer gefressen hat mit dem wunderschönen Effekt, dass man das rückwärts abspult. Bei Gamera fand ich das noch verdammt cool, weil es halt einfach simpel, aber effektiv ist und da denke ich mir, schönes Knock-off. Also es wirkt schon sehr stark auch vom kompletten Konzept und von allem, als hätte man sich einfach Gamera und Godzilla genommen, hat sich da einfach ein paar Elemente zusammengeschnapst und naja, Jungard. Ja. Ein Knock-off vom Knock-off und aus der Gamera-Reste-Rampe zusammengeplündert. Ja. Das mag vielleicht sein, aber an sich finde ich jetzt Jungari als Design nicht übel. Ich finde das ist so ein bisschen so, ja. Ja, ist okay. Stereotyp ist dinosaurier-eskes Kaiju, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, das missfällt mir. Er hat da so Stegosaurus-Zacken hinten am Schwanz, die Thagomizer, wie sie ja oft genannt werden. Was ich für ein cooles Detail halte, das hätte man vielleicht noch ein bisschen effektiver im Film einbauen können, also damit man auch tatsächlich richtig was platt macht oder effektiver den benutzt, als einen Schwanz ohne Zacken. Ja, man merkt, es wurde sich groß bei Vorbildern bedient und das hat natürlich den Grund, dass 67 war der Höhepunkt, so 1967 und 1968 waren so der Höhepunkt des Kaiju-Hypes. Mhm. Also in dem Zeitraum hat jegliches japanisches Filmstudio mindestens einen Kaiju-Film in die Kinos gebracht und Korea wollte dann eben auch eine Scheibe von abhaben und haben Yongari produziert und das wurde auch dann international veröffentlicht, hauptsächlich eben in den USA und Yongari war über Jahre hinweg mit der international erfolgreichste koreanische Film und das führte dann wohl auch dazu, dass von dem Film hauptsächlich die amerikanische TV-Fassung überlebte, denn der Original-Cut und der Original-Dub von Yongari sind Lost Media. Was? Die gibt es nicht mehr. Wie haben sie denn das geschafft? Weiß ich nicht, aber das ist die Original-Negative ging verloren von dem Film. Vielleicht wurde da einfach nicht so drauf Wert gelegt, die zu erhalten, weil es eben auch dann ein trashiger Monsterfilm ist, der Prestige-Historien-Dramen, Dramen und Kriegsfilme, die eben zu der Zeit auch populär waren und eben mehr so Kritiker begeistert haben und vielleicht auch so das 0815-Kinopublikum eher, dass da mehr Wert drauf gelegt wurde. Einen anderen koreanischen Monsterfilm, der zur selben Zeit erschien, ich glaube sogar so ein bisschen früher, war zum Beispiel Space Monster Wang Magwi und der war bis vor kurzem komplett verschollen. Also der ist erst in den letzten 2 Jahren ist der erst wieder aufgetaucht. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Hätten wir eventuell für diesen Monat auch machen können, aber den heben wir uns noch ein bisschen auf. Aber der war komplett weg. Und Yongari hat eben dadurch überlebt, dass er in die USA im TV lief. Und aus dem Grund, also die Fassung, die wir angesehen haben, war so die 4:3 Fernsehfassung. 4:3 Format. Ich habe nachgeguckt, es ist auch die deutsche Kinofassung auf meiner DVD drüber. Die wäre dann eher in Breitbild. Mhm. Die war dann 10-12 Minuten kürzer. Also habe ich gesagt, bleibe ich lieber bei der US-Fassung. Die ist zwar dann nicht so hübsch, aber zumindest kompletter. Ich weiß nicht, wie lange der Originalfilm gelaufen wäre. Ob da vielleicht die Charaktere etwas weiter ausgebaut gewesen wären oder sympathischer oder sonst was. Aber das ist leider das Schicksal des Films, dass nur eine zerstückelte Fassung mit dabei war. Und was natürlich auch putzig ist, auf der DVD ist auch eine Super 8-Fassung dabei. Die mag ich immer, wenn der ganze Film einfach auf so 20 Minuten oder so runtergeschnitten ist. Um so die Essenz des Films. Ohne Fett. Da fängt der Film tatsächlich mit der Szene an, in denen dieser blutüberströmte Fotograf in so einen Konferenz reinstürmt und sagt so, Yongari, und dann ging gleich die Sirene, Yongari greift die Stadt an, verlassen Sie sofort die Stadt. Ja, gut. Kein Aufbau, kein Intro, gleich in die Action, ne? Einfach sofort in die Action reingeworfen. Fangen wir gleich mit dem zweiten Akt an. Für den ersten hatten wir keine Zeit. Und für die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse, wer hat da überhaupt Zeit dafür? Das ist so eine Frage, finde ich. Es ist natürlich noch eine Sache, die man vielleicht noch beleuchten muss bei dem Film. Wo Korea historisch zu dem Zeitpunkt war. Kleiner Exkurs in die koreanische Geschichte. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Korea über Dekaden von Japan besetzt. Die beiden Nationen haben eine bewegte Vergangenheit. Keine freundliche Nachbarschaft. Nee. Die meiste Zeit über. So nicht so ganz. Es ist auch, also es ist ähnlich wie Deutschland und Frankreich. Man hat sich ja gegenseitig immer mal wieder ein bisschen erobert. Nur, also die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist inzwischen im Vergleich, glaube ich, recht innig. Ja. Ich glaube jetzt, dass aktuell zwischen Japan und Korea, zumindest Südkorea, also keine offene Feindschaft besteht. Aber so dicke sind sie nicht. Die Verhältnisse zum Inselreich waren halt eben nie wirklich rosig. Ja, nee, also ich meine, der eine oder andere kleine Genozid da, der hat da halt einfach nicht geholfen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50ern hattest du natürlich dann noch den Koreakrieg. Das war zwischen Nord- und Südkorea und dann haben sich halt eben noch in dieses gespaltene Land die Großmächte mit eingemischt und das war halt dann so ein bisschen, das nennt man glaube ich einen Statthalterkrieg. Proxy War, also ja. Die kommunistischen Großmächte, China und die Sowjetunion, haben da eben Nordkorea unterstützt und hauptsächlich die USA, dann Südkorea. Und das führte eben dazu, dass die komplette Nation dezimiert war. Und das ist dann erst in den 60ern wirtschaftlich aufwärts gegangen mit Südkorea. Das hat einige Jahrzehnte gedauert, bis das dann das die Industrienation wurde, die man heute kennt. Und so Yongari ist entstanden, gerade so in dem ersten Aufwind. Also die waren zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich bei weitem nicht so weit wie Japan, die da schon mitten in ihren Wirtschaftswunder waren. Aber Korea hat auch so ein Wirtschaftswunder mitgemacht, ist zwar auch unter einer militaristischen Führung mit entstanden, aber ja, was ich damit sagen will ist, Korea war zu dem Zeitpunkt eine wirtschaftlich aufstrebende Kraft und wollte darum eben auch, gerade eben weil Japan so über den Teich rüber gerade Erfolge mit Kaiju-Filmen hatte, wollte man dann eben zeigen, das können wir auch. Und so diese ganze, wir mögen Japan nicht wirklich Mentalität, zeigt sich auch in den Zerstörungsorgien von Yongari. Denn, Philipp, rate mal, unter Besetzung von welcher Macht die Gebäude errichtet wurden, die Yongari zerstört. Ich weiß nicht, sagst du mir. Also wenn Yongari durch die Stadt stampft, das sind dann eben so die ganzen Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert, das halt durch die japanische Besetzung oder während der japanischen Besetzung mit durch Japan gebaut wurden. Und es wird ein sehr großes Bromborium drum gemacht, dass eben die alten, traditionell koreanischen Gebäude erhalten bleiben. Ich glaube, ich habe kaum einen Kaiju-Film gesehen, bei dem Denkmalschutz so eine Rolle gespielt hat. Wir können nicht die Raketen in die Stadt feuern. Scheiß auf die Leute. Aber da ist dieser uralte Palast. Und das ist so eins der alten, traditionellen koreanischen Gebäude, an dem wir noch uns festhalten. Korea ist eine Nation, die sich an ihre alten Kulturgüter festklammert und die Überbleibenden haben aus dem Grund einen massiv hohen Stellenwert, zumindest in den Filmen. Ist tatsächlich so. Also da kann ich jetzt mal was aus dem dreiwöchigen Urlaub hier erzählen. Aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast es in Korea tatsächlich, da gibt es eine unheimliche Verbundenheit mit der eigenen Historie, auch im militaristischen Sinne, auch im architekturmäßigen Sinne. Ich weiß noch, wir hatten in Seoul, also das insgesamt kulturmäßig übrigens absolut zu empfehlen, weil es auch recht preiswert ist. Du hast da, glaube umgerechnet waren es 12 Euro gezahlt und dann konntest du eine Woche lang in alle, ich weiß nicht mehr wie viele es waren es 7 oder 8 Paläste, die in Seoul wieder neu errichtet worden sind. Die sind zu einem großen Teil, glaube ich, zerstört gewesen und wurden dann wieder originalgetreu nachgebaut. Konnte man diese und die dazu angelegten Parks besichtigen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Du hast auch an jeder zweiten Straßenecke ein kleines oder teilweise massives Museum, das sich auf bestimmte, teilweise Generäle oder was, also wir waren wirklich mal in einem Museum von so einem legendären General oder dann eben gewisse Dynastien oder was, da ist dann eine große Statue entlang mitten von der Straße und auf einmal konntest du hinten in die Statue reingehen, bist unter der Autobahn mehr oder weniger und da ist ein fettes Museum über diesen Dude von der Statue. Ist der absolute Wahnsinn und unheimlich interessant. Also die gehen da sehr viel damit um. Es ist absolut im Selbstverständnis von Korea, dass man sich vielleicht auch wegen dieser Vergangenheit von Besetztsein und jetzt diese Gespaltenheit mit Nord- und Südkorea, dass man sich da unheimlich auf diese Vergangenheit beruft und da irgendwie so seine Moral oder seinen Nationalstolz draus zieht. Also das ist dahingehend wirklich unheimlich interessant. Ist übrigens auch oft in der Popkultur dann auch wieder drin. Es gibt dann viele Webtoons, ich bin ja eher so im Shonen-Bereich unterwegs, in denen sie sich dann wieder auf so Generäle und so weiter beziehen. Also da gibt es im Japanischen gibt es ja das auch, aber im Koreanischen ist mir das, in den koreanischen Webtoons ist mir das teilweise noch mehr aufgefallen, dass sie sich da extrem viel dann auf solche Traditionssachen und so weiter beziehen. Also ist unheimlich interessant auch die Geschichte und auch wie dann eigentlich so die Einzelnen damit umgehen. Also gut, man hat dann hauptsächlich mit Mitarbeitern aus dem Museum gesprochen, da ist das vielleicht klarer, aber es ist da doch ein gewisses Feuer dahinter. Und durch die Linse dieses Low-Budget-Kaiju-Films habe praktisch das Ich auch mit aufgesogen. So dass diese Kultur dort einen hohen Stellenwert drauf setzt. Ja. Das ist ja immer schön, wenn man durch so ein kleines Kunstobjekt durch so ein Guckloch in so eine andere Kultur blicken kann und da dann irgendwas rauszieht. Vielleicht mag das nicht immer hundertprozentig stimmen, aber es ist immer interessant. Man sieht so, wie ticken die? Ja. Und ich weiß nicht, ob ein Koreaner von Till Schweiger Film so viel über die deutsche Kultur erfahren wie wir durch Jongari. weißt schon. Okay, zurück zum Film. Die Zerstörungsorgie, die wollte ich da gleich noch ansprechen, ist dafür, dass der Film eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Ganz nett, doch. Eigentlich ziemlich cool, ja. Also, hat er einen schlechten Ruf? Oh ja, Jongari hat keinen besonders guten Ruf. Jongari hat das Problem, dass er einerseits nicht qualitativ hoch genug produziert wurde, um als ernster Kaiju-Film wahrgenommen zu werden. Und er ist dann auch nicht ulkig genug, um dann vielleicht so ironisch angesehen zu werden, wie ein paar der Showa-Gamera-Filme. Ja. Und aus dem Grund bleibt halt dann übrig so der, ja, er ist nicht Badass, er lernt nicht so zum Denken ein, er ist nicht ernst, er ist nicht ulkig, also muss er kacke sein. So die Kategorisierung in etwa. Der wird halt sehr oft als kompletter Bullshit abgestellt und ohne jetzt halt mein Fazit zu arg vorwegzunehmen, ich finde, der kann mit vielen der Gamera-Filme mithalten. Ich finde den jetzt nicht unbedingt schlechter als den durchschnittlichen Gamera-Film aus den 60ern und 70ern. Vielleicht nicht so innovativ, aber es wird einem an Special Effects sehr schön was geboten. Und ansonsten ist es halt ein Kaiju-Film von der Stange. Seine Durchschnittlichkeit ist, glaube ich, seine größte Schwäche. Ja. Wie fandst du denn insgesamt so den englischen Dub? Der englische Dub, ich finde ihn generell nicht schlecht gemacht. Er ist sehr ulkig. Ja. Es ist ein bisschen problematisch, wenn immer so versucht wird, den irgendwelche asiatischen Akzente überzustülpen, den Figuren. Ja, und dann hast du halt mittendrin den Premierminister, der auf einmal irgendwie so mehr oder weniger British-Englisch spricht. Ich habe mir da ein paar Mal gedacht, also ganz zusammen passt das jetzt nicht, ne? Die Leute, die werden ja auch an unterschiedlichen Tagen, nehmen die unterschiedliche Dialogzeilen auf und sind nie in einem Raum miteinander. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dann in den 60er Jahren für einen Monsterfilm aus Korea irgendjemand sich hingehockt hat und gesagt hat, ja, wir müssen da hier das alles wir müssen da auf Konsistenz achten und dass das alles zusammenpasst, sondern da wurde halt einfach gemacht. Und ich glaube auch der eine oder andere... Hat den Film überhaupt nicht angeschaut und einfach mal eine Aufnahme gemacht? Voice Actor wird dann vermutlich absichtlich einen Akzent gemacht haben. Also der Dub ist teilweise wirklich witzig deswegen, also unbeabsichtigt witzig. Ja, ich hab mir mal ein Beispiel dafür rausgenommen, das fand ich, da musste ich tatsächlich lachen. Also das fand ich wirklich witzig. Wieder vom Premier, als dann Yongari ausbricht und dann diese wunderbar fast karikierte Generalfigur dann auch so ein bisschen sagt, ja, wir müssen militärisch ausrufen und sonstiges. Und dann bricht Yongari wirklich aus und dann dreht sich der Premier einfach bloß um zu ihm. I suggest you send a few tanks over there. So. Oh, das Land. Das Land hat die schlimmste Krise seit dem Koreakrieg vor sich. Also ich meine, wir sind eh schon ziemlich am Arsch. Wir sind langsam, wie geht's uns langsam wieder besser. Wir stehen kurz vor Abgrund. Schick doch mal rüber. Was meinst du? Panzer schicken. Ich weiß ja, also, und dadurch, dass es dieser britische dadurch, dass es British-English ist, weiß ich nicht, soll es jetzt dann suffisant klingen fast schon? Soll es fast so ein kleiner Jab gegenüber so dem Militärfuzzi sein? Soll es einfach wirklich nur der freundliche Umgangston sein, der halt auch ähnlich... Oh Junge, da darf man jetzt nicht laut sagen, dass die Freundlichkeitsformen und Umgangsformen vom Japanischen und Koreanischen durchaus Ähnlichkeiten haben. Und bloß nicht, bitte nicht. Sag es nicht. Die Kulturen haben eventuell Ähnlichkeiten. So, ich hab's gesagt, bitte bring's mich nicht um. Gott. Willst du den Zorn der ganzen K-Pop-Stans auf uns ziehen? Meine Kollegin ist riesen K-Fan, die nimmt sogar wirklich Koreanisch-Kurse und so weiter. Also, die hätten wir gebraucht, damit sie uns sagt, wie man die Namen ausspricht. frage ich die Claudia immer noch. auf jeden Fall. Ja, also es ist teilweise wirklich, vor allem dann auch ganz am Anfang, als sie dann über... ganz am Anfang, als der Astronaut und seine neue Frau dann so mit dem Auto wegfahren. Also wirklich im Intro des Films habe ich mir schon gedacht, holy shit, get ready for this ride. Weil die reden dann halt einfach wirklich mit komplett neutraler Stimme. Die Frau heult eigentlich, sagt aber, oh, das ist unser einziger Bau. Oh mein, ja geil. Und weint so dabei und die anderen kommen dann mit genauso neutraler Stimme so dazu. So, ja, ist doch nicht so schlimm. Jetzt sag nicht, dass du so einen verloren hast, hast jetzt ein extra Mädel dazu. Naja, passt, geil, ja, schön. Ja. Und wann heiratet ihr zwei eigentlich endlich mal? Ach, den würde ich ja nicht heiraten. Das ist, als würde man einen Computer heiraten. Das soll ich mal noch. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Weil du mich jetzt kurz auf die Gedanken bringst. Die beiden, die fahren ja dann in die Flitterwochen. Und noch während der Hochzeitsnacht ruft dann praktisch das Cockblock-Raketenprogramm an. In Form des Schwiegerpapas. Wieso bloß? Nein, wir müssen den schicken. Wir haben keinen anderen Astronauten. We need you back in the office. ASAP. Ja. Und seine Frau, die frisch gebackene Frau, die offensichtlich spitzer als ein Dolch ist. Als Nachbarslumpen. Kann man nicht anders sagen, Kinder. Schaut es euch selber an. Ist wirklich so. Muss es wirklich sagen? Och, naja. Wenn es so ist. Aber schau, dass du schnell wieder zurückkommst, gell? Die absolut wichtige Mission, dass er mit der Rakete in die Umlaufbahn geschossen wird, um in einen nicht weiter erwähnten Staat im Mittleren Osten, ich glaube im original koreanischen Dub war es ein fiktiver Staat im Mittleren Osten, oder nicht spezifizierte Region im Mittleren Osten, sind Atombombentests gemacht worden und da schickt man den Astronauten los, weil Rakete kriegst du ja sofort innerhalb von wenigen Stunden hier auf die Startbahn und fertig und so. Und der guckt halt dann runter und sagt, ja, da ist eine Atomexplosion gewesen. Ja, das war's. Der hat wahrscheinlich mit blanken Auge reingeguckt, dann ist er blind, Junge. That's it. Ich meine, man hat ja die Explosion selbst noch nicht gesehen, bloß nur so die Rauchwolke, ein bisschen was von dem Atompilz oder das, was der Atompilz sein sollte. Was dann ja auch wiederum ulkig ist, ist, dass dann diese, oder was heißt ulkig, irgendwie den Film künstlich streckt, ist, dass dann Funkloch ist und er nicht zurückfunken kann. Ich weiß nicht, vielleicht war ja das radioaktive Interferenz. Ja, irgendwie sowas. War auf jeden Fall wichtig, dass gefühlt 5 Minuten lang das bloß ging. Hallo Astronaut, kannst du mich hören? Wir können ihn nicht hören. Kannst du mich jetzt hören? Nein, okay. Ah, jetzt kannst du mich hören. Gut, passt. Ja, also in dem Sinne macht es eigentlich schon Sinn, dass die gekürzte 20-Minuten-Version dann einfach das komplett rauslässt, weil es ist einfach komplett unerheblich. Vollkommen. Die ersten 10 Minuten hättest du eigentlich mit einer 30-sekündigen Szene, in der ein Forscher über eine nukleare Explosion spricht, kannst du das wieder schön wie in den anderen Kaiju-Filmen machen. Das ist gerade ein Komitee, dann sagt er zu seinem Helferlein, schalt mal das Licht aus und den Beamer an und zeigt dann einen Atompilz, zeigt ein Video davon und dann zeigt er irgendeine Karte mit seinen Aktivitäten. Ersten 15 Minuten vom Film sind weg und dann kannst du gleich auch noch den Forscher mit reinbringen und dann irgendwie so vorstellen. Hilfe! Aber nein, wir müssen den Film strecken. Nee, du machst es so, dass der Astronaut schon im All ist und der sieht dann zufällig die Atomexplosion und dann berichtet er davon und deswegen da der Landner und deswegen wird er mit da involviert. Andersrum, du schickst keine Rakete hoch und in die Umlaufbahn, um eine Atomexplosion, die schon passiert ist, zu beobachten. Das war, wie, wann? Nee, vor allem, also, du kannst ja eigentlich den Pilot und den Forscher einfach in eine Person zusammensetzen, ne? Also, ich meine, Astronauten sind ja in den häufigsten Fällen auch Wissenschaftler. Ja, ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt waren es hauptsächlich Piloten. Ja. Aufgebohrte Piloten. Das mit Astronauten, Wissenschaftler werden Astronauten, das hast du dann erst später mit den Raumstationen und dergleichen gehabt. Glaube ich zumindest. Wir könnten, glaube ich, darüber reden, wie das Monster des Films ist. Japan. Nee, ich habe mir das auch so ähnlich aufgeschrieben, dass so der gewisse Seitenhieb Richtung Japan natürlich enthalten ist. Wenn Yongari durch die Stadt stapft und ausschließlich die Gebäude aus der japanischen Besetzungszeit, unter anderem ein Gebäude, das verdächtig nach dem japanischen Regierungsgebäude in Tokio aussieht, kaputt haut. Könnte man da eine gewisse Message ahnen? Also, was ich jetzt aber dann auch noch sagen würde, also wer jetzt nicht ganz so gut wegkommt in dem Streifen, ist so die Militärriege. Auch, also auch. Ich meine, in Kaiju-Filmen ist es ja meistens so, Militär eher so nutzlos. Ja, nutzlos vielleicht, aber in dem Fall auch noch mit einer gewissen Hybris verbunden. Hm. Oh Gott, ich mag das Wort. weil der, also gibt ja die wunderschöne Szene, in der sich der General beglückwünschen lässt und allen die Hand schüttelt und so sagt so, ja geil, wir mit unseren Raketen machen alles kaputt. Ist das die Raketen, geil. Ja, ja. Ah, ja, das war wunderschön. Und dann steht er halt am Ende ein bisschen wie so als Dapperl da, weil der Gegner mal genau nichts bracht und dann steht er schon so da und wie so ein Schuljunge, der gerade von ja. Der ist so von linken auf den rechten Fuß immer so hin und her tritt und so, ist jetzt aber doof. Also ich glaube, also die stehen da nicht gut da. Also und vor allem, wenn dann halt die Forscher, vor allem die Wissenschaftler so ein bisschen links liegen lässt, so sagst du, ja, du weißt da eh nichts. Also wir jagen das jetzt in die Luft, dann passt das schon. Also ja, mit unseren Raketen, die wahrscheinlich auch noch die Stadt kaputt machen. Ich glaube, man ist vielleicht in der Zeit des Militärs und des Kriegs etwas überdrüssig gewesen. Krieg ist halt scheiße. Neue Erkenntnisse aus Yongari. Krieg ist scheiße. Krieg stinkt. Ich habe mir noch ein anderes Monster aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das sage, könnte man dann mit dieser Aussage direkt in meine Flop-Momente übergehen. Okay. Okay, das wird fließend, pass auf. Wer ist das Monster des Films? Ich würde mal sagen, Ichu. Die Leute. Ichu weniger. Er ist Illo und seine Freundin und so diese Helikoptermannschaft, die sich den Bauch vor Lachen hält, während sie Yongari mit Ammoniak bestreuen und das arme Viech sich zu Tode kratzt und am Boden rollt und dann zum Schluss einscheißt und unter spastischen Anfällen langsam verreckt. Und sie hocken in den Hubschrauber. Sieh, es stirbt. Ja, wir schaffen es. Guck es an, wie es zappelt. Also, wenn das keine Monster sind. Und der General denkt sich bloß, ey, kann man euch engagieren? Ihr seid ja noch abgefuckter als ich. Also, das würde ich als die wahren Monster des Films, so dieses dieser Sadismus, dem hier dieses Monster gegenübergebracht wird, ist wahrlich unmenschlich für mich. Und wird hier bloß zur Schau gestellt. Und das wäre dann auch gleichzeitig mein Flop-Moment. Ja, kann ich verstehen. Also mein Flop-Moment hat aber, findet kurz darauf statt. Oh, bitte. Das Ende an sich, um es jetzt mal auszudrücken, wie die Jungen es sagen, cringe sei fadern. Furchtbar. Oh, ja, jetzt heilen's wirklich. Heißt es ja? Ja, heiß. Ah. Und dann kommt der Kleine, ja, bald hast du dann auch so einen Rotzbengel wie ich in ein paar Monaten. Ja. In ein paar Monaten. Oh, Gott, also das war wirklich, da hatte ich wirklich, das war schwer zum Anschauen. Also da, ich hatte den Finger immer wieder auf der Weiterspulen-Taste. Ich habe dann nicht gedrückt, aber ich bin drüber geschwebt, weil ich mir dachte, nee, das kann ich mir jetzt nicht. Wenn ich mir das Muskelgedächtnis und so. Ja. Unterbewusst danach gegriffen. Eine Sekunde geben muss, dann beginnt ein paar Gehirnzellen ernst selbst mal. Also es. Also das fand ich ganz furchtbar. Also der dann auch noch diese aufgesetzte Ehrung dann, wo da kommen die Dudes raus aus dem Auto, oh, da ist der Forscher, lass ihn uns interviewen. Und dann sagt er schon, ja, eigentlich ist der Junge hat's gemacht. Und dann packt der eine Reporter ihn noch so am Arm, hält ihn fest, so ein Achtjähriger, so, Alter, was willst du später mal machen? Ich will mal Wissenschaftler werden. Oh, und dann zieht sich das ewig lang. Ja. Und das furchtbar, nee. Ich meine, Monsterfilme, die einfach beim Tod des Monsters dann schon The End drüber legen, machen vielleicht nicht alles falsch. Vor allem hier wird ja dann nur den Icho, den kleinen Kenny Dörrer, noch so diese Rolle des dem Original Godzilla vom der Professor Yamane so drüber gestülpt, so ein Motto, dass Nyongari im Nachhinein so ein bisschen nur Tragik aufgestrichen wird, dem Tod so, ja, hättest wirklich sterben müssen, finde ich irgendwie schade, aber naja, ist er doof gelaufen. Weißt du, es ist ja im Kern des Kaiju-Kinos und auch so im Monster-Kino oft mit enthalten, dass die Monster auch so eben tragische Figuren sind. It wasn't bullets that killed the beast. Zu groß und zu gefährlich, als dass es von den Menschen toleriert werden könnte. Und deswegen muss es sterben. In eine moderne Welt hineingeworfener, mit der es nichts anfangen kann, mit jedem Schritt, den das Monster macht, zieht es Zerstörung hinter sich, obwohl es das vielleicht gar nicht will. Yongari wollte einfach fressener und schlafener und sorry, da ist halt dann die Stadt im Weg. Yongari hat jetzt nicht probiert, unbedingt Leute zu töten. Glaube ich. Der wollte außer wenn er direkt angegriffen wurde. Der wollte einfach Öl saufen und chillen. Ja. Und dass dann sein Tod, der wirklich explizit ist, also so richtig, man sieht ihn richtig leiden. Das ist grausam, wie der stirbt. Und das dann nur überlegt mit diesem hämischen Gelächter drüber. Und dann danach noch die Kirsche oben drauf, dass der Junge sagt, naja, vielleicht hätten wir ihn ja gar nicht umbringen, Das macht die Sache dann eben noch schlimmer. Aber zumindest der Junge ist der Einzige, der hier etwas Reue beweist. Mhm. Etwas. Nee, er hat ja auch ein bisschen Spaß. Also hat es nicht ganz in die Flop-Momente geschafft, aber die Tanzszene steht auch für sich. Es war zumindest der größte What the fuck-Moment des Films. Ja, weil es kam aus Left Field, das passt überhaupt nicht zum Ton des restlichen Films. Es ist das Einzige, wo es mal wirklich nur ulkig wird. Meine Interpretation ist ja das. Ichiro, der hat diese Taschenlampe. Und die Yongari. Ja, Yongari tanzt nicht, sondern Yongari versucht sie, sich zu kratzen. Der hat da schon spastische Anfälle verursacht durch diese Folterlampe, die da der Typ zusammengebastelt hat. Und es wurde dann mit witziger Musik unterlegt, weil, hey, ein paar Jahre zuvor hattest du die Szene in Invasion of Astro Monster, in denen Godzilla getanzt hat. Und Gamera macht auch solche Sachen, also hey, warum nicht hier das so machen? Ich weiß nicht, ob das im Original-Dub schon so war oder ob das dann im amerikanischen Dub dann erst so ein bisschen witziger gemacht wurde, aber... Ja, und der Kleine tanzt ja auch richtig mit. Weißt du, plötzlich läuft Surfmusik und das Ding hüpft rum. Und es ist, war ja auch schon das Bescheuerte, dass im Prinzip das Labor ungefähr 5 Meter neben Yongari gebaut wurde. Oder aufgeschlagen wurde. Es ist, ja, egal. Genug gemotzt. Kurze Wege. Kommen wir zu den Top-Momenten. Yes. Willst du beginnen? Gerne. Ich fand den Umgang mit der Katastrophe teilweise erfrischend. Ich meine, da gab es in anderen Filmen auch schon mal solche Ansätze immer mal wieder. Und da, finde ich, haben sie es ein bisschen mehr gezeigt. Zum einen fand ich den Dude mit dem Kreuz ganz cool, der so irgendwie laufen ist, so, das ist Lennart, repent. und dann, was eben selten gemacht wird, also oft bei Godzilla-Streifen oder so hast du oft dann einfach bloß so die Szenen, wo du siehst, wie die Leute ihre 7 Sachen packen und eben weglaufen. Hast du ja auch gehabt, fand ich sogar ganz gut gemacht. Also das fand ich eine schöne Aufbruchstimmung, aber es ist eine schöne Panik mit Leuten, die wirklich hier haben und gut, also irgendwie mit einem Sack mit ein paar Sachen drin über die Schulter geschmissen, dann eben fluchtartig hier Soll verlassen. Aber dann hast du dann auch die anderen Dudes gehabt, also so ein paar Geschäftsmänner, die sich im Restaurant dermaßen die Fresse vollstopfen und saufen, weil sie sagen, was soll es denn bringen? Warum sollen wir laufen? Dann sterben wir eben. Sagt einer so schön, we have to run to the hills and then we die on the hills, so what? und dann hast du dann noch so eine Disco mit Jugendlichen, die so in ihr Ende tanzen wollen. Mhm. Und das fand ich da ehrlich gesagt mal erfrischend, und weil es da mehr als eine Szene gab, dass da jetzt ein paar Jugendliche tanzen oder so. Also das fand ich echt gelungen von dem anderen Blickwinkel. Also fand ich schön. Man hat schön unterschiedliche Facetten gesehen von Leuten, die mit einer Katastrophe umgehen. Genau. Wie also, die Leute mit einer Katastrophe umgehen. Was, glaube ich, auch mehr oder weniger dann auch so das Realistischere wäre. Ja, nice. Ich bin noch ein bisschen stumpfer, weil du. Als Yongari gegen die Kampfjets kämpft. Fantastisch. Fantastisch. Er schneidet einen in die Hälfte, wie Gaius es macht. Ein zerprügelt er so mit den Händen. Warum fliegt der Jet so nah ran? Weiß ich nicht, aber sieht toll aus. Aber am besten finde ich, als einer der Kampfjets so ziemlich frontal auf Yongari zufliegt. Und dann hast du die Szene, in der Yongari das Maul öffnet und du siehst halt Yongari frontal mit seinem Feueratem. Und das ist schön inszeniert. Mhm. Bei der Sache muss man noch erwähnen, Gamera hat ja auch so einen Flammenwerferatem, aber wenn der Flammenwerfer läuft, ist das immer das leere Kostüm. Also da wird das Kostüm an Fäden aufgehängt und der Flammenwerfer reingebaut und dann gefeuert. Oder es ist ein anderer Kopf, glaube ich. Bei Yongari sieht man immer den Flammenwerfer drin. Also es hat nur ein Kostüm gegeben und der bewegt sich auch, während er Flammenwerfen hat. Also im Kostüm war ein gewisser Cho Kyung-min. Chapeau an dem, der hat da mit einem Flammenwerfer im Kostüm rumgetanzt und rumgekämpft. Würde ich nicht nachmachen. eine zweite Szene, die ich mir notiert habe, und das ist auch eine Miniaturszene, ist, als Ichio in der Kanalisation rumläuft, so der dreckigste Kenny der Welt, und er sieht so aus diesem Gulli raus, und dann hast du die Aufnahme von diesem Miniatur Gullideckel, der so ein bisschen hochgeklappt ist, und Yongari stapft so um die Ecke, und das ist schön hin und her geschnitten, und dann hast du Ichio, wie er den Deckel zumacht und runtersteigt, und dann die Außenaufnahme von der Miniatur, wie Yongaris Fuß so neben den Gulli oder auf den Gulli stößt, und dann hast du unten wie der ganze Staub runterregnet. Also das war gut gemacht, und die und Ichio war da sehr auf eine sehr nachvollziehbare Art und sehr organische Art sehr nah am Kaiju dran. War toll. Auch wenn es vorher dumm war, dass er überhaupt dabei war. Aber egal. Er ist ein Lausbub, Mensch. Ja, ja. Er ist ein Kenny. Boys will be boys. Kennys will be Kennys. Wir haben Kenny getötet. Ja, Schweine. Okay. Dann könnten wir zum Fazit übergehen. Mhm. Wie funktioniert das? Das Fazit, dafür nutzen wir unsere Daumen mit unserem patentierten Daumen-Rating. Da geht es von der besten Wertung mit 2 Daumen nach oben, das ist wieder ein affengeiles Streifen, weiter zu einer guten Wertung mit einem Daumen nach oben, über die Durchschnittswertung, eine Mittelwertung von einem Daumen nach oben, einem Daumen nach unten, zu einer, naja, eher negativ behafteten Wertung mit einem Daumen runter, zu unserer schlechtesten Wertung, das sind 2 Daumen runter, bewertet wird hierbei schlicht, wie viel Spaß wir selber mit dem Film hatten, nicht irgendwie die Qualität oder sonstige Sachen des Films. Hupsi. Jetzt bin ich auf den Knopf gekommen, jetzt hätte sich der Tisch fast verabschiedet. Dann presche ich da gleich mal voraus. Gerne. Wir haben schon mal die unheimliche Durchschnittlichkeit des Films angesprochen. Und genau da reihe ich mich dann mit dem Rating ein. Also es gibt einen Daumen hoch, einen Daumen runter und da gibt es auch keine großen Tendenzen in irgendeine andere Richtung. Es ist wirklich, es ist halt so ein Kaiju-Film. Ne? Also der nimmt dieses Muster von den frühen Kaiju-Filmen, bastelt ein eigenes Kaiju dazu, klatscht es durch, ein paar vergessbare Charaktere. Die Effekte sind ganz nett. Also ich war dem Film weder böse, noch hatte ich jetzt eine überragende Zeit damit. Werde mir ihn wahrscheinlich jetzt so schnell nicht nochmal geben, aber ja, war ein ganz netter Zeitvertreib über die 80 Minuten. War okay. Yes. War okay. Also er ist unheimlich durchschnittlich. Ja, richtig. Aber er ist nicht mies. Ja, er ist jetzt nicht scheiße, ne? Er ist nicht scheiße. Er ist halt einfach nur Kaiju-Durchschnittsware. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Und da springe ich mit auf, weil ich gebe auch einen Daumen hoch und einen Daumen runter. Es ist an dem Film wenig, was ich sagen kann. Das ist richtig verkehrt. Gut, das Ende von Young Gabi. Es ist. Ja, und das, was danach kommt. Er kackt in den Fluss unter Zuckungen. Hallo. Während die anderen lachen. Ist mir gar nicht auffallen, muss ich vielleicht doch. Nee, der entleert sich. Aus seinem Poloch kommt Blut. Und er schießt in den Fluss. Okay. Das muss ich vielleicht doch nochmal angucken. Das ist mir nicht so aufgefallen. Es ist verdammt brutal. Ich meine, es ist auf eine gewisse Art und Weise, was die Vergiftung angeht, auch irgendwie realistisch. Aber es ist sehr, sehr krass. Und es wäre nicht ganz so schlimm, wenn da irgendwie so traurige Musik drüber laufen würde und dann die anderen so sagen, oh, was haben wir nur getan, sondern na, ich tue schon wieder Motzner. Der Film ist durchschnittlich. So. Tolle Modellarbeit, ein paar Figuren, die halt eben so den Zweck erfüllen, aber eben auch nicht mehr. Ein Kenny, der zumindest nicht nervig ist über den größten Teil des Films. Und wie schon gesagt, für mich reiht sich der so in die Showa-Ära-Gamera-Filme irgendwo mit ein. Mm. Ich weiß nicht, ob ich den so gut finde wie den ersten Gamera. Vielleicht nicht ganz so gut wie den ersten Gamera. Aber es ist mehr oder weniger das Gleiche. Mm. Und ich würde sagen, als wirklich negativ Betrachter kann ich da hauptsächlich das wenig Kreatives hat, dass er sich das meiste abgeguckt hat. Lieber gut geklaut als schlecht erfunden, mein Gott. Genau. So. Das war es jetzt mal mit unserem Review. Dann gibt es noch eine Sache, bevor wir zum Ende kommen. Hast du eine Frage für uns? Ja, ich habe eine Community-Frage. Und zwar, im Film wird ja Yongari durch Ammoniak umgebracht. Man findet heraus, Ammoniak ist seine Schwachstelle. Sein sprichwörtliches Kryptonit. Und dann ist meine Frage, was ist die Substanz, die euch schwach macht? Was ist euer Kryptonit? Mehl. Ich bekomme absolute Gänsehaut. Meine Freundin findet sie jetzt mal wieder zum Schießen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr Mehl zwischen den Fingern habt und das... Oh Gott, ich kriege jetzt schon wieder allein vom Reden davon Gänsehaut. Wenn man Mehl so zwischen der Hand reibt... Geht nicht. Abbruch. Absoluter Abbruch. Geht überhaupt nicht. Ich kann auch Mehl, wenn ich anlangen muss, ich bekomme Gänsehaut, mir stellt es alles auf. Ich habe vor kurzem mal Pizza selber gemacht und dann wollte ich den Teig selber rollen. Ich habe es durchgezogen, wenn ich es durchziehen wollte. Aber es ist der absolute Tod für mich. Mir stellt es alles auf. Ich kann dann auch nicht mehr richtig... Das geht nicht. Das geht nicht. Es hört sich so dumm an, aber Mehl ist mein absolutes Kryptonit. Jetzt vom Berühren, da hast du mich jetzt auch auf eine ganz andere Richtung gebracht. Und es reicht übrigens auch wirklich, wenn ich Leuten dabei zuschaue, wie sie mit Mehl arbeiten. Ich muss da tun, so. Das geht nicht. Okay. So schlimm. Also wenn es jetzt am Fernsehen ist oder so, das ist mir egal. Aber wenn ich live dabei bin und sehe und praktisch das... Oh, nee. Also man sollte dich nicht in die Bäckerei einsperren. Oh, furchtbar, nee. Aber Mehlprodukte machst du dann schon zum Essen. Oh, ja. Ich liebe Pizza. Gut, das wollte ich bloß für das Publikum klarstellen. Also, was du jetzt gesagt hast mit dem Berühren, ich habe da ja eine sehr starke Antisympathie gegen so Samt-Sachen. Samt. Samt, ja. Okay, du bist nicht Anakin. Nein, nicht Sand, Samt. I don't like Sand. I don't like Samt. Das mag ich nicht. Hasse ich das anzulangen. Meine Freundin hat so eine Tasse und die hat so eine Samtstruktur. Also langt sich auch wie so Samt. Oh, keine Ahnung. Wenn ich die nehmen mag, die hat quasi an der unteren Hälfte hat sie die Samtstruktur und oben ist die Porzellan. Ich würde dann quasi immer so mit den Fingern oben nehmen. keine Ahnung. Mag ich nicht. Ansonsten, mein Kryptonit, Blumenkohl. Hasse ich. Lecker. Blumenkohl kann ich nicht ab. Also ich bin Vegetarier bei Choice. Nicht, weil es mir nicht schmeckt. Ich iss von Lakritze und Marzipan und so die ganzen Sachen, wo sich die Geister scheiden denn. Sag ich alles ja, nehme ich, schmeckt mir. Und auch bei Fisch war ja auch so eine Sache, mögen auch viele nicht. Fisch habe ich auch gern gegessen früher. Aber die eine Sache, das eine Ding, wo ich wirklich sage, mag ich nicht, ist Blumenkohl. Bäh. Gurken. Voll Teufel. Das sind das. Gurken. Salat oder Essig oder beides? Alles. Scheißegal. Alles. Super. Mehlgurken für den Philipp. Du trägst auch. Okay, schreibt uns, was ist euer Kryptonit, falls ihr es ins Internet hinaus posaunen wollt, womit man euch in die Knie zwingen kann. Schreibt uns das. Unter anderem geht es auf der Kommentarfunktion von Spotify oder natürlich auf den Social Media Plattformen, auf denen wir sind. Das ist unter anderem Twitter und Mastodon und Blue Sky. Und auf Blue Sky sind wir mit Abstand am aktivsten. Und falls ihr Links dazu sucht, es gibt in der Beschreibung der Folge einen Linktree, da ist es alles verknüpft. Und damit kann ich ankündigen, worum es das nächste Mal geht. Wir bleiben in Korea, wir gehen aber in der Zeit zurück ins 16. Jahrhundert und wir reden über den Film Monstrum von 2018. Also der Film spielt im 16. Jahrhundert. Gedreht wurde ja 2018, so rum. Andersrum wäre komisch. Mit dem ganzen Gelaber über Kryptonit habe ich jetzt einen Ohrwurm von Three Doors Down. Sind die nicht irgendwie ziemlich so politisch so ziemlich rechts konservativ eingestellt? Keine Ahnung. Die haben, glaube ich, für den Trump gespielt. Ich weiß inzwischen in den USA, das ist eine ganz andere Diskussion, aber ich weiß nicht, was ich schlimmer finden würde, ob es Kamala wird oder Donald. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was schlimmer wäre. Die Kamala ist eher auf so eine Ursula von der Leyen Art und Weise schlimm. Ja, aber zumindest will sie die Demokratie nicht effektiv abschaffen. Ja, aber sie will Krieg, also von dem her. Ja. Und wie wir heute schon festgestellt haben, Krieg ist scheiße. Ja, dafür spielt er dann einen Putin in die Hand, der Krieg will und so generell zu setzen von Demokratie, Stärken von Rechtsradikalen, Verschlechtern von Lebensumständen. Das ist auch, was es generell gern zum Krieg führt. Ja, es ist alles scheiße. Diesmal. Ja. Einigen wir uns auf, alles ist scheiße. Alles ist scheiße. Pest oder Cholera. Nein. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Diese frisst Öl, Benzin und ähnliches. Mag Hitze, findet Kälte doof und reagiert allergisch gegen bestimmte chemische Substanzen. Und liebt Spaziergänge am Strand. Bei Sonnenuntergang. Natürlich. Und Poesie.